werden siegen, yeah. Es gibt kein Unentschieden und zwischen uns beiden auch niemals wieder Frieden. Wenn ich komme, werdet ihr fliegen, so wie Scheiß fliegen. Macht was ihr wollt, uns könnt ihr einfach nicht verbiegen. Mach keinen Wirbel, ich komm vorbei, brech deine Wirbel. Dann wird's für dich schmerzhaft, wie Schläge mit dem Gürtel, yeah. Es wird für dich gefährlich, wie ein Griff ins Wespennest. Für mich? Äußerst aufregend, so wie Lesbensex, yes. Lustig, du bettelst hier um Gnade, aber ich bin der Osmane. Komm in den Ring, du taumelst wie mit einer Fahne. Denn in meinen Augen bist du nur ein Fliegengewicht. Verlangst hier noch Respekt mit deinem Ziegengesicht. Jetzt sag nicht, du hast hier den Peil vom Drogenkauf. Damals sagtest du noch, ich werd high, wenn ich Popel rauf. Und wenn du mich fragst, was ist denn mit deinem Video? Ach, sieh zu, dass du Land gewinnst wie bei Risiko. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style. Ich rap und bleibe high, scheiß auf die Polizei. Gemini ist da und ihr seid live dabei. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style. Ich rap und bleibe high, scheiß auf die Polizei. Gemini ist da und ihr seid live dabei. Wenn wir es austragen, kassierst du wie Verkäufer an Filialen. Du wirst mein Level nicht erreichen, nicht mal in vielen Jahren. Aber jetzt wird erstmal ausgeteilt, wie beim Kartenspielen. Für euch Vögel wird's gefährlich, wie aus dem Gartendeal. Oder beim Parken schielen, ja Mann, das ist mein voller Ernst. Gib mir all deine Dollars her, denn ich vermisse Holland sehr. Es ist doch klar und eindeutig, natürlich rap ich besser. Zweifel es nicht an oder ich zerleg dich mit dem Teppichmesser. Wenn wir uns hier sehen, schreist du laut, hilf bitte. Als Weißer wirst du von zwei Schwarzen umzingelt wie Milchschnitte, yeah. 2 Wochen Krankenhaus, damit musst du rechnen wie mit Zahlen. Nach dem Sex frag ich deine Mutter verblüfft, wie mit Zahlen? Ich rauche gerne, hab stets die Tüte in der Hand wie beim Einkaufen. Will nicht mit dir anstoßen, will lieber reinrauchen. Wir lieben Ort, doch sind organisierte Taliban-Strukturen. Deine Crew, lustige Vögel mit Pelikan-Konturen, yes. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style. Ich rap und bleibe high, scheiß auf die Polizei. Gemini ist da und ihr seid live dabei. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style. Ich rap und bleibe high, scheiß auf die Polizei. Gemini ist da und ihr seid live dabei. Seni burada görürsem, senin ufak çükünü ızgara yapayım da gör gün eşek. Hayvan ol hayvan. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style. Ich rap und bleibe high, scheiß auf die Polizei. Gemini ist da und ihr seid live dabei. Mein Name ist Gemini, endlich wieder high. Komm jetzt auf die Bühne mit dem Mega-Style.